jeszcze jest loda, taka znowu kozak jest, Wo ein der Einzelschluss jetzt rassig aussieht, kann niemals sein. Tausendmal, der sagt halt.